Zum Tag der Sonne fanden die Festmeetings, Freundschaftstreffen, Seminare über die Verdienste vom Präsidenten Kim Il-sung, Bankette, Bücher, Foto- und Kunstwerkausstellungen und Filmvorführungen in der Demokratischen Volksrepublik Korea Vertretungen in vielen Ländern wie Russland, Kuba, der Mongolei, Nepal, Laos, Myanmar, Bangladesch, Kambodscha, Pakistan, Iran, Indonesien, Indien, Kuwait, Algerien, Guinea, Äquatorial Guinea, Nigeria, Südafrika, Senegal, der Demokratischen Republik Kongo, Angola, Uganda, Ägypten, Äthiopien, Deutschland, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, der Schweiz, Schweden, Weißrussland, Polen, Großbritannien, Österreich, Italien, Spanien, Venezuela, Peru, Brasilien und Mexiko, der Ständigen Vertretung der Demokratischen Volksrepublik Korea im UNO-Sekretariat und der Internationalen Organisation in Genf und der Ständigen Vertretung der TVRK in der UNO-Stadt. Dazu wurden die Persönlichkeiten verschiedener Kreise in den betreffenden Ländern eingeladen. Auf den Veranstaltungen, an denen die Mitarbeiter der Vertretungen der TVRK teilnahmen, betonten die Redner, Präsident Kim Il-sung sei ein außergewöhnlicher Denker und Theoretiker, der die Juche-Ideologie und die Songun-Idee, Leitideen des Zeitalters der Souveränität, begründet habe, sowie ein hervorragender Praktiker der Sache für die Befreiung der Menschheit gewesen, der das 20. Jahrhundert vertrete. Die fortschrittliche Menschheit würde seine Verdienste nie vergessen.